Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren. HR2 Kultur. Wissenswert. Verehrte Anwesende, liebe Freunde und Genossen, wir sind zusammengekommen, um am Vorabend des Internationalen Frauentages gemeinsam eine Stunde der Besinnung und der Ehrung anlässlich des Kampftages der Frauen und Mütter dieser Erde zu begehen. Bedenken Sie bitte, wir haben bei uns etwa 4 Millionen berufstätige Frauen. Das sind fast die Hälfte aller Beschäftigten. Und viele Frauen bei uns, die bisher nur ihrer Arbeit im Haushalt nachgingen, haben selber erfahren, wie sehr ihr Leben reicher und erfüllter wird, wenn sie den Schritt über die Grenze ihrer bisherigen Tätigkeit hinaus getan haben. Anspruch und Wirklichkeit oder tüchtig sollte man schon sein. Die ideale DDR-Frau war bestimmt berufstätig, hatte Kinder und stand ihren Mann. Das ist ja auch so ein Spruch, ne? Eine Frau, die ihren Mann steht und hat sich gebildet. Und auf Schönheit kam es, glaube ich, nicht so sehr an, denn die Volkskammerdamen und so waren ja alle sehr, sehr kräftig und nicht so apart. Also man musste schon tüchtig, das ist ein blödes Wort, aber ich glaube, tüchtig sollte man schon sein. Meine Damen und Herren, wir alle wissen, dass es keine soziale Gerechtigkeit im Gemeinschafts- und im Wirtschaftsleben gibt, solange die Frau eine zweitrangige Rolle darin spielt. So muss der Staat alles tun, damit die Frau ihre Aufgabe als Bürgerin und Schaffende mit ihren Pflichten als Frau und Mutter vereinbaren kann. Es ist daher von grundsätzlicher Bedeutung, was der Staat an besonderer Hilfe für Mutter und Kinder leistet, wobei der Förderung des Kinderreichtums eine besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden muss. Die Vorstellung, ohne Kind glücklich zu sein als Frau, die gab es, glaube ich, in der DDR sehr selten. Bei den meisten DDR-Frauen war die Vorstellung immer Kinder, möglichst sogar zwei. Also in der DDR galt sogar das Ideal, dass man 3 Kinder haben sollte und möglichst Schicht arbeiten und ein Fernstudium. Oder der Mann Fernstudium, und das weiß ich, weil ich fürs Fernsehen der DDR so Filmtitel gemacht habe und für solche Serien. Und in den Serien war vorgeschrieben, dass alle Familien mussten 3 Kinder haben. Und entweder der Mann oder die Schwägerin, immer ein Fernstudent dabei, der natürlich wunderbar gelernt hat und alles war wunderbar. Dann gab es einen Fehltritt und zum Schluss war aber die Ehe wieder intakt. Also es war immer so ein Schema, ganz grob. Ich habe damals 350 Mark im Monat verdient und das gab ich ab, weil ja Schwiegermutter Kostgeld kriegte und ich kriegte von meinem Mann mein Taschengeld zu. Gewesen. Und ich habe dann so mitgekriegt, so die anderen Frauen bei uns in der Abteilung. Och, die haben sich dann dies gekauft und haben jenes gekauft und dann haben sich vor allem Kaffee trinken gegangen. Naja, das Endergebnis war eigentlich, dass ich nach 1,5 Jahren geschieden wurde, weil ich das ganze Theater eben nicht mehr mitmachen wollte. Dann geschieden wurde und zu einer Kollegin gezogen bin. Ich war ja nicht jetzt genötigt oder gezwungen, jetzt mit dem Mann zusammen zu bleiben, damit der mich ernährt. Ich meine, ich sagte vorhin, ich habe 350 Mark verdient. Das hört sich nicht viel an. Das war zu der Zeit aber eigentlich eine Menge Geld. Und mit diesen 350 Mark, die ich damals verdiente, konnte ich eigentlich gut leben. Kinder, Küche und Karriere. Oder das war bei uns kein Problem. '64 habe ich Abitur gemacht und da wurden die Jungs agitiert, Berufsoffizier zu werden. Und wir Mädchen sollten Lehrerinnen werden. Und das wollte ich aber nicht. Und mein Traum war, dass ich eben, was ich dann auch gemacht habe, dass ich eben freien Beruf, dass ich mich nirgendwo unterordnen will. Aber das hängt vielleicht mit der DDR zusammen, dass man natürlich sowas gesucht hat, wo man in Ruhe gelassen wurde. Ich wollte von Anfang an eigentlich Maler werden oder Grafiker und habe dann aber, das hieß bei uns Gebrauchsgrafik, studiert. Und dann wollte man ja auch erstmal was tun, sodass also die Idee bei mir, jetzt Kinder zu haben, erst eigentlich sehr spät kam. Und dann wollte ich natürlich welche, dann klappte das nicht gleich. Dann hatte ich zwei schlimme Fehlgeburten und dann war ich letztendlich 33, als ich dann ein Kind kriegte. Aber man hat ja in der DDR auch ganz bewusst Kinder gekriegt. Man konnte ja abtreiben, 2-3 Mal im Jahr auf Kasse. Es hat ja gar keinen interessiert. Insofern war das eigentlich die eigene Entscheidung. Und alle, die Kinder hatten damals, haben bewusst Kinder gehabt. Und haben die auch gehabt unter der Voraussetzung, sie alleine irgendwie groß zu kriegen. Also man war überhaupt nicht aus auf irgendwelche günstigen Heiraten oder irgendwelche Hausbesitz oder was. Es spielte alles gar keine Rolle. Und das war eigentlich angenehm, dass das alles keine Rolle spielte. Ich habe mit 21 geheiratet, mit 22 meine Tochter bekommen. Und in der gleichen Zeit, ja, ich war zu der Zeit Studentin und habe an der Humboldt-Uni Finanzökonomie studiert. Und es war einfach kein großes Problem, im zweiten Studienjahr ein Kind zu bekommen. Deswegen habe ich das Studium nicht unterbrechen müssen, weil da gab es also die Regelung, dass Studenten ihre Kinder schon nach 6 Wochen in die Krippe bringen können. Eine Entscheidung, was ich gemacht habe, und eine Entscheidung, die mir heute noch unangenehm ist, weil ich jetzt einfach eine andere Haltung auch dazu habe. Also mein Kind war mir nie eine Last, weil ich konnte es immer irgendwie abgeben. In der Regel eigentlich durften Kinder erst ab dem 3. Monat in die Krippe. Nur bei Studentenehen, was ja bei uns war, durften sie schon nach der 6. Woche in die Krippe. Bis zum 3. Lebensjahr. Und insofern war es nicht schlecht, dass ich während des Studiums das Kind bekam, weil letztlich dieser ganze Studienrhythmus ermöglichte mir doch größere Freiräume, als während der Berufstätigkeit ein Kind zu kriegen. Also ich war mehr zu Hause als dann später im Beruf, ne? Aber schlimm war es insofern, dass mir nie die Idee kam, also vielleicht des Kindes wegen ein Jahr mal auszusetzen, was ich heute wirklich anders sehe. Für uns war das eigentlich kein Problem, hier in der DDR Kinder zu haben und Karriere zu machen. Ich habe als Ungelernter angefangen und also bei mir im Betrieb, ich habe mir gesagt, wer mich nicht kannte, war eine Bildungslücke. Ich war ein Begriff bei mir im Betrieb, beim 10.000-Mann-Betrieb. Aber ich wusste, meine Kinder waren betreut, ich konnte mit gutem Gewissen mich darauf stürzen, auf Arbeit. Ich konnte Schule machen, ich konnte mich weiterqualifizieren, weil meine Kinder sowohl im Kindergarten als nachher in der Schule im Hort und so betreut waren. Meine Kinder waren, muss ich dazu sagen, in der Wochenkrippe. Das heißt, ich brachte sie montags hin und holte sie sonnabends ab. Die Krippe war aber bei mir gerade rüber vom Betrieb. Und ich habe eigentlich von Anfang an im Elternaktiv der Kinderkrippe mitgearbeitet. Das heißt, ich hatte jederzeit die Gelegenheit, meine Kinder zu sehen. Ja. Und sonnabends, wir haben ja damals noch sonnabends gearbeitet, sonnabends habe ich sie abgeholt. Sie haben dort geschlafen, alles. Ich habe in der Woche meine Wäsche gewaschen, ich hatte ja noch keine Waschmaschine damals. Da hatte eben am Wochenende Zeit für meine Kinder. Ich meine, meine Kinder waren nicht in der Wochenkrippe und ich hätte das nie gemacht. Ich hatte ja nun mal letztendlich mich dann doch für das Kind entschieden und dann wollte ich das auch haben und mit ihm leben. Also man kriegt ja den Entwicklungsprozess viel besser mit. Ja, das ist doch Wahnsinn. Also wenn die Kinder nur am Wochenende bei den Müttern sind, das ist doch eine Entfremdung, denke ich schon. Als ich dann nach dem Studium zu arbeiten begann, da war es so, dass ich um 6:30 also losfuhr. Das heißt, das Kind kurz vor 6:30 in der Krippe abgab und abends um 5:30 das Kind dann wieder abholte. Ne? Das waren also letztlich war das für Kirstin 11-Stunden-Tag. Und was einem dann noch blieb mit dem Kind, war vielleicht waren 1-2 Stunden Abendbrot essen, waschen, Geschichte erzählen. Ne? Also insofern hatte man schon sehr, sehr wenig vom Kind. Und trotzdem war es schon ein Unterschied, ob man ein Kind in die Wochenkrippe gab oder in die Tagesstätte, weil mir das dann einfach zu anonym war. Mein Kind war nicht in der Krippe, aber im Kindergarten und das hat, glaube ich, 12,50 Mark im Monat gekostet, inbegriffen Essen und alles. Und Kindergartenplätze gab es für jedes Kind. Musste man vielleicht mal eine Ecke weiterlaufen oder irgendwas, Krippe, weiß ich nicht, das war wohl schwieriger, aber das war ja dann auch gar nicht mehr so in, weil man ja dieses Mütterjahr und Mutterschutz und gab es ja Geld ein Jahr lang und Kindergeld und 1000 Mark zur Geburt und also da hat der Staat unheimlich das gefördert, also das Kinderkriegen. Dann gab es einen Schulhort bis vierten Klasse, glaube ich, wo man nach der Schule, da wurden Schularbeiten gemacht, Mittag gegessen, sogar Mittagsschlaf in der ersten Klasse. Das kostete auch, weiß ich nicht, 16,30 Mark oder was. Dann gab es Ferienlager im Sommer, 3 Wochen war mein Sohn mal in Polen, reiten, segeln, in einem Bungalow gewohnt mit einer eigenen Waschmaschine, alle Wäsche war zerkocht, die Socken waren winzig klein, ist ja egal, das hat 38 Mark gekostet, mit Zugfahrt und mit allem, also das war überhaupt kein Problem. Auch Segelkurse oder Tennis spielen, was jetzt alles so Elite-Sportarten sind, da ging man in den Sportverein und es wurde alles vom Staat finanziert. Da musste man, also ich glaube, 50 Pfennig im Monat irgendeine Marke kleben. Auch da gab es eben keine Unterschiede zwischen Arm und Reich. Im Gegenteil, da sind sogar die aus ärmeren Familien sogar gefördert worden. Die Unangemessenheit der Wünsche oder wir hatten manchmal das Gefühl, eine Frau muss 3-mal so gut sein wie ein Mann. Nach der Geburt des zweiten war ich also 8 Wochen zu Hause, habe dann gleich wieder angefangen zu arbeiten. Oder nicht angefangen, sondern habe gleich weitergearbeitet. Und dann ergab sich das, dass Facharbeiterlehrgang gemacht werden soll, wo also Frauen, die Familie haben, am Tage während der Arbeitszeit also ihren Facharbeiterabschluss machen können. Ja, dazu wurde ich gemeldet. Wir haben dann 1 Jahr lang diesen Lehrgang besucht im Betrieb. Wir hatten also im Betrieb eine Betriebsakademie oder Betriebsschule. Und als ich dann so ungefähr, weiß ich nicht, wie viele Wochen da war, merkte ich, dass was nicht stimmt, dass ich meinen 3. Sohn angemeldet hatte. Ja, ich habe dann ausgesetzt. Im Mai 1961 ist mein 3. Sohn geboren. 1963 habe ich dann eine Sonderprüfung gemacht als Elektromeister, weil ich sonst wieder hätte aussetzen müssen, weil nämlich im Oktober 1963 dann mein 4. Sohn geboren wurde. Also mein Ideal waren immer 2 oder 3 Kinder. Ich fühlte mich, ehrlich gesagt, echt mit 4 Kindern überfordert, zumal ich, wie gesagt, auch hier gearbeitet habe. Ich habe nur die Zeit, als mein 3., also hier, wo ich zur Schule ging und ausgesetzt hatte, diese Zeit war ich zu Hause. Aber ansonsten habe ich ja immer gearbeitet. Ich denke einfach, dass die DDR-Frauen mit einer viel größeren Selbstverständlichkeit alles geschmissen haben. Eine Frau hat mal gesagt, naja, ich habe nicht 2 Kinder, ich habe 3. Und damit meinte sie ihre 2 Kinder und ihren Mann. Und ich denke, das ist so eine Haltung gewesen, die so eine DDR-Frau eigentlich hatte. Ich mache das hier schon. Ja? Und dann hat der Mann geholfen. Ja? Und dann gab es meistens auch noch die typische Rollenverteilung. Ein Mann macht Auto und Garten oder so, ja, sofern vorhanden. Und Frau macht eben Haushalt und so. Also als bei uns auch das Babyjahr gab, vorher gab es ja nur die 8 Wochen oder Vierteljahr, als das Babyjahr eingeführt wurde, hätten auch Männer die Möglichkeit gehabt, zu Hause zu bleiben. Ja, aber in der überwiegenden Mehrzahl war es wohl doch die Frauen. Der Mann, der saß im Ost wie im West, natürlich oben an den Entscheidungshebeln und das funktioniert irgendwo hüben wie drüben seit eh und je eben so, dass letztlich die Frau dann schon die Kürzeren zieht, wenn es darum geht, also sich zu behaupten letztlich in diesem System. Also insofern haben 40 Jahre DDR und die doch stark frauenpolitisch orientierte Ausrichtung eigentlich wenig gebracht, was die gesellschaftliche Stellung der Frau betrifft. Also die gesellschaftliche Stellung der Frau im Sinne, welchen Beruf ergreift sie, das, ja, selbst da fing es eigentlich an. Also ich kenne das aus bestimmten Studienrichtungen, also Ökonomie, Außenhandel, da wurden vor allen Dingen Männer bevorzugt, weil sie natürlich keine Kinder kriegen können, nicht ausfallen können. Also sowas spielte immer eine Rolle. Und insofern ist die wirklich anerkannte Stellung der Frau, jetzt gesellschaftlich anerkannte, honorierte, keine andere gewesen. HR2 Kultur, ermöglicht durch Ihre Gebühren.